Wir stehen gemeinsam mit Sowjetsoldaten in Uniform vor einem Ehrenmal. Was hier geschieht, ergreift uns gleichermaßen. Dass es so ist, das ist ein Glück.